2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Fabian. Herzlich willkommen bei der Kommunistenkneipe. Heute mit dem Herausgeber der inzwischen halbjährlich erscheinenden marxistischen Zeitschrift Das Argument, Lukas Meissner. Hallo Lukas. Hallo, ich freue mich, da zu sein. Ich freue mich, dass du da bist und ich stelle dich erstmal kurz vor. Dr. Lukas Meissner ist 1993 geboren, ist Philosoph, Soziologe und Herausgeber der marxistischen Theoriezeitschrift Das Argument. Er studierte Philosophie, Soziologie und Komparatistik in Berlin, Tübingen und London an der Goldsmiths und promovierte 2023 mit einer Arbeit zur kritischen marxistischen Theorie an der Universität, oder jetzt kommt's, italienisch, Università Ca' Foscari in Venedig, dem Max-Weber-Kolleg in Erfurt und dem Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin. Derzeit ist er Lehrbeauftragter an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin und wissenschaftlich am Sonderforschungsbereich Strukturwandel des Eigentums sowie am Institut für kritische Theorie in Kritik. In seiner Forschung befasst sich Lukas mit Fragen der politischen Autonomie, Ideologiekritik, ökologischer Demokratisierung und einer Erneuerung marxistischer Theorie entlang der Tradition kritischer Gesellschaftstheorie. Heute sprechen wir über einen Text, der Faschisierung qua bürgerlicher Mitte heißt, den du in der Nahtext, dem Heft für radikales Denken, veröffentlicht hast. Das ist, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, so eine Uni-Zeitschrift oder in so einer... Ne? Das ist der Hintergrund aus Frankfurt ursprünglich, genau. Ja, genau. Gut, dann vielleicht starten wir mal. Was verstehst du unter Faschisierung? Vielleicht kannst du ja auch ein bisschen was zu dem Begriff sagen. Der wird, glaube ich, nicht in jeder marxistischen Tradition verwendet. Und was unterscheidet vor allen Dingen Faschisierung bzw. Faschisierungsprozesse vom Faschismus? Und dann, woran machst du deine These fest, dass wir uns in einer Gesellschaft befinden, die gerade diesen Prozess der Faschisierung durchmacht? Ja, also zunächst mal der Begriff, den verwende ich viel, wie er im HKWM, im historisch-kritischen Wörterbuch des Marxismus zum Beispiel, gebraucht wird, also wo auch das Argument seinen Hintergrund hat, in der INKRIT, in dem Institut für kritische Theorie. Grundsätzlich ist dabei meistens die Frage gewesen, wie eine Gesellschaft beschaffen sein muss, dass sie in den Faschismus sozusagen hineinwächst, aber noch nicht faschistisch ist und was die Wege zum Faschismus sind, weil eine Gesellschaft nicht erst keinerlei faschistische Elemente hat und dann von heute auf morgen quasi faschistisch wird. Das ist so ein bisschen die bürgerliche Erzählung. Hitler hat die Macht ergriffen, alle waren doch eigentlich dagegen. Dann kam einer oder ein paar Splittergruppen und die haben die Macht übernommen. Und der Faschisierungsbegriff versucht eigentlich zu erklären, wie aus bürgerlichen Gesellschaften, aus einer kapitalistischen Privateigentumsstruktur an den Produktionsmitteln etc. Faschismus entsteht. Also es ist ein Begriff, der versucht, die Genealogie oder die Geschichte des Faschismus mit verständlich zu machen und insbesondere darzulegen, dass Faschismus nie nur bestimmte rechtsextreme Splittergruppen sind, sondern dass die sogenannte bürgerliche Mitte ganz zentral ist, um zu verstehen, wie es so weit überhaupt kommen kann. Das war sowohl historisch der Fall. Hitler wurde ja quasi, hat sich nicht an die Macht geputscht, zumindest nicht, als es dann funktioniert hat, sondern er wurde eingesetzt von der bürgerlichen Mitte. Und der Begriff der Faschisierung versucht zu verstehen, wie eine Gesellschaft die notwendigen Bedingungen von Faschismus vorbereitet, ohne dass die dann bereits voll entwickelt sein müssen. Genau, also das ist im Grunde die Idee dahinter. Und der kommt so ein bisschen aus dem Kontext auch der Zeit der 70er Jahre, vor allem in der BRD, wo es dann Berufsverbote und andere Dinge gab im Zuge des sogenannten Linksterrorismus und der RAF und solcher Dinge, die dann gegen die dann bestimmte Logiken von repressiver Staatlichkeit aufgefahren worden sind, die auch von Seiten von der SPD, aber natürlich auch von der CDU etc. mitgetragen wurden. Und das sind nun mal jetzt nicht Felder, die man klassisch als faschistisch sieht, auch wenn es natürlich die ein oder andere Sozialfaschismus-These in der marxistischen Theoriebildung und Theoriegeschichte gibt. Daher kommt es nicht unbedingt, aber das ist der Hintergrund des Ganzen historisch gesehen. Der Faschismus selber zu dem Begriff, erstmal ist es, glaube ich, zentral, dass man den nicht mit dem Nazismus gleichsetzt. Dazu eine kleine Notiz, auch der Nationalsozialismus ist ein sehr schwieriger Begriff. Der ist eigentlich ein bürgerlicher Kampfbegriff, dahingehend, als er gleichzeitig eine Nazi-Selbstbezeichnung ist und in der BRD dann der Name war, den man dem sogenannten Dritten Reich gegeben hat. Da hat man dann gesagt, guck mal, hier steckt Sozialismus drin, guck mal, hier steckt Arbeiterpartei drin in der NSDAP. Aha, aha, Hufeisentheorie. Wir sehen, die Totalitarismen kommen zusammen, rot gleich braun, diese ganze Logik, die ganz zentral war natürlich für die BRD-Ideologie, die ja eigentlich in der Kontinuität zum Nazismus stand, die sich aber insbesondere in ihrem Antikommunismus dann vermeintlich abgrenzen wollte von den Totalitarismen. Also auch der Nationalsozialismus-Begriff ist dahingehend sehr belastet und schwierig. Deswegen finde ich den Narzissmus-Begriff besser. Es gibt einen guten Eintrag von Jan Rehmann dazu im HKWM. Aber auch der Narzissmus ist natürlich nicht der ganze Faschismus. Es ist eine bestimmte Form des historischen Faschismus, nämlich jene, die in Deutschland 33 bis 45 an der Macht war und schon die Jahre davor sich entsprechend formiert hat. Und ich glaube, das Wichtige ist, wenn wir heute über Faschismus reden, dass wir nicht Faschismus gleichsetzen mit Nazismus oder mit dem Hitlerfaschismus, sondern sehen, dass er verschiedene Formen annehmen kann und dass verschiedene Wege zu ihm führen können. Und dass logischerweise ein Faschismus, den man heute potenziell beobachten kann, nicht identisch sein wird zu dem Faschismus, den man in den 30ern oder schon in den 20er Jahren beobachtet hat. Weil in dem Moment, wo man das denkt, sieht man eigentlich nicht mehr historisch auf die eigene Zeit, sondern macht abstrakte Konstrukte aus vor 100 Jahren und denkt, das kann jetzt eins zu eins auf heute übersetzt werden. Aber als MarxistInnen und MaterialistInnen ist es ja gut, uns anzugucken, was hat sich historisch verändert? Und wenn man als MarxistIn fragt, wie entsteht Faschismus aus dem Kapitalismus heraus, ist ja auch immer die Frage, in welchem Akkumulationsregime sind wir im Moment? Welche Form von Produktionsmitteln sind besonders stark gerade? Welche Kapitalfraktionen sind besonders stark? Da hat es natürlich starke Verschiebungen gegeben in den letzten 100 Jahren. Und entsprechend sieht dann auch der Faschismus aus, anders als er vor 100 Jahren aussah, zumindest potenziell. Also insofern sind die Begrifflichkeiten quasi komplex und relativ voraussetzungsreich. Das Entscheidende am Faschismusbegriff ist eben, dass man bestimmte Parallelen sieht, aber nicht eine Identität mit den historischen Faschismen. Und das Entscheidende des Faschisierungsbegriffs ist, dass man sieht, dass gerade die bürgerliche Mitte Faschismustendenzen vorbereitet, ohne dass wir deswegen sagen würden, dass wir schon im Faschismus leben würden. Denn das würde wiederum den Faschismus eigentlich verharmlosen. Ja, da fällt mir nur zu ein, dass die Tendenz in Deutschland oder Italien als den Urfaschismus zu sehen ziemlich weit verbreitet ist, aber man eigentlich nicht vergessen darf, dass in den 20er Jahren je nach Zählung bis zu 20 verschiedene faschistische Regime allein in Europa existiert haben, die alle eine ganz unterschiedliche Ausbildung hatten, weil sie alle aus ganz unterschiedlichen Bedingungen heraus entstanden sind, unterschiedliche ja. Machtkonstellationen und so weiter und so fort. So, natürlich haben sich viele erstmal in Italien orientiert, weil es dort siegreich war, so wie alle immer sozusagen in das dann gucken, wo eine eigene politische Strömung größere Erfolge erzielt hat, aber es gab deutlich mehr als das auch. Wenn du jetzt von Faschisierung sprichst, in deinem Text führst du das ein bisschen auf, was ist jetzt das sozusagen, was du in der Bundesrepublik Deutschland als einen Prozess der Faschisierung charakterisieren würdest und vielleicht schon ein bisschen vorweggegriffen auf deine Argumente, was hat das Ganze mit Zeitenwende oder auch mit dem Begriff der Staatsräson zu tun? Ja, also für mich ist ganz zentral für die Faschisierung, wie gesagt, nicht den Faschismus notwendigerweise, aber die Faschisierung, die wir momentan erleben, dass sie erstmal ein globales Phänomen ist. Und gewöhnlicherweise hört man, wenn man von Faschismus spricht, aus dem bürgerlichen bis linksliberalen Lager, der Putin ist vielleicht einer, der Trump ist vielleicht einer, Europa ist aber natürlich die Hochburg der Zivilisation, wie übrigens auch schon die kolonialen Selbsterklärungen früher lauteten, wir sind sozusagen the stronghold der Zivilisation, die Trutzburg der Zivilisation. Und gegen diese Logik versuche ich ein bisschen anzuschreiben. Also, dass Europa selber quasi die reine Weste anhätte, was dieses Problem angeht. Die historischen Faschismen sind bekanntlich gerade in Europa entstanden. Und auch heute sollten wir dem gegenüber nicht blind sein. Aber natürlich gibt es Differenzen in dem amerikanischen System, in verschiedenen Systemen, wie diese Faschismen dann jeweils aussehen können. Die Faschisierung, die ich in der Bundesrepublik und in Europa in erster Linie am Start sehe, mache ich im Grunde vor allem an zwei Punkten fest. Zum einen an der Logik des Freund- und Feinddenkens, was von Carl Schmitt begründet wurde, dem Kronjuristen der Nazis und im Grunde dem wichtigsten politischen Theoretiker, könnte man sagen, des Narzissmus und auch des narzisstischen Imperialismus, der sogenannten Lebensraumpolitik. Dieser Theoretiker hat die Logik von Freund und Feind als die zentrale politische Logik ausgegeben, um die es immer ginge, in jeder Form von politischer Konfliktualität. Und in Freund und Feind geht es am Ende natürlich darum, den Freund definiert man daran, dass er zusammen gegen einen bestimmten Feind steht, und den Feind wiederum darf man oder soll man oder muss man unter Umständen auch eliminieren. Warum? Weil der Feind ein Bedrohungsszenario, eine existenzielle Bedrohung sei für einen selber. Das heißt, es ist ein sehr martialisches und eliminatorisches Register, was Schmitt aufmacht, und ich sehe diese Freund-Feind-Logik eben sehr stark heute in der Bundesrepublik und in Europa auch am Werk. Das hat verschiedene Gründe im kapitalistischen Weltsystem, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen, auf Verschiebungen im Imperialismus. Zentral ist aber, dass man eben Feinde im Äußeren habe. Das kannten wir natürlich auch schon im Kalten Krieg. Da war es dann natürlich der Sowjet und andere kommunistische Regime. Dann gab es so ein gewisses Vakuum ideologisch, weil der Ostblock irgendwie implodiert war, und trotzdem wollte man die NATO fortführen, und das war erstmal schwierig zu begründen mit den alten Logiken. Deswegen hat man dann die Phantasmagorie des islamistischen Terrorismus aufgeblasen medial über Jahrzehnte und damit weiterhin rechtfertigt von War on Drugs zu War on Terror, warum wir weiterhin riesige Militärbündnisse brauchen, die entsprechend dann eingreifen. Und inzwischen ungefähr seit anderthalb Dekaden zeichnet es sich immer mehr ab, dass China der große Rivale ist auf dem Weltparkett. Darauf können wir ja gleich nochmal zurückkommen, vielleicht inwiefern. Das Zentrale ist aber, dass China neben Russland, neben dem Iran, neben verschiedenen Ländern des globalen Südens als neue Achse des Bösen gilt. Ne? Also Axis of Evil, Achse des Bösen, das war schon bei Bush ein Begriff. Der Herr Reagan hat damals vom Empire of Evil gesprochen, wenn es darum ging, die Sowjetunion zu charakterisieren und um seine krasse Aufrüstungspolitik mit zu rechtfertigen. Das heißt, dieses Narrativ ist natürlich alt, aber dass man den gesamten inneren politischen Raum danach absteckt, wer Freund und wer Feind sei, das ist quasi was ich sehe, was sich extrem verschärft hat. Spätestens seit 2022 und dem Ukraine-Krieg, dann auch nochmal mit dem 7. Oktober und dem Gaza-Krieg, dass man eine Logik von Freund und Feind hat, die sowohl nach außen wie nach innen wirkt. Und ich glaube, das ist für mich die zentrale Faschisierungstendenz. Also, dass man sagt, wir haben Feinde im Außen, habe ich gerade erwähnt, welche. Und diese Feinde im Außen haben quasi ihre Verbündeten im Inland. Und diese Verbündeten im Inland, das sind dann in dieser Logik zum Beispiel linke Anti-Imperialistinnen. Ist klar, wenn die gegen den eigenen imperialistischen Block sind und nicht denken, dort ist der Feind und wir sind die Guten, sondern das etwas komplizierter sehen, etwas politökonomischer, materialistischer, wie auch immer, ist klar, dass da ein Feind sitzt. Oder allein schon Pazifistinnen, die können sogar bürgerliche sein oder konservative sogar oder sogar christliche, aber sie sind böse, weil sie zersetzen den deutschen Wehrkörper und sind damit im Inland der Feind, der vermeintlich die Verlängerung des Feinds des Auslands sei. Also beispielsweise Pazifisten sind die fünfte Kolonne Putins oder Personen, die gegen die momentane Netanjahu'sche Politik in Gazastreifen sind, seien dann Personen, die antisemitisch sind, etc. Also es gibt dann verschiedene ideologische Leitplanken, die man da installiert. Das Zentrale ist aber, dass eben ein Freund- und Feinddenken der Außenpolitik in die Innenpolitik übersetzt wird und dieses klassische eliminatorische Denken auch dann innenpolitisch zu immer mehr Repression, zu immer mehr Autoritarismus, zu immer mehr Kriminalisierung bestimmter Bevölkerungsgruppen führt und auch zu einem immer stärkeren Wegfall von Bürger- oder sogar Menschenrechten. Also zum Beispiel das Recht auf Asyl, was eingeschränkt wird, oder bei Bürgerrechten eine Eingrenzung von Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Wissenschaftsfreiheit etc. etc. Und dieser Rückgang dieser Rechte in Verbindung mit diesem Freund-Feind-Denken ist, was ich als eine Tendenz der Faschisierung versuche zu fassen. In deinem Text sprichst du auch in Anlehnung an Gerd Hanlosers Kritik an den Antideutschen von einer anderen Querfront der Mitte-Links-Parteien und der Rechten, die von dir gerade beschriebene Freund-Feind-Bestimmung machen und damit zur Faschisierung der Gesellschaft beitragen. Kannst du kurz erläutern, also was beschreibt Hanloser eigentlich und wie formiert sich diese andere Querfront heute? Ja, also wir kennen diesen Querfront-Begriff die letzten Jahre vor allem in Bezug auf die Vorstellung, dass beispielsweise Friedensbewegte, das war damals auch so, als zum Beispiel Frau Wagenknecht so weiter da ihre Friedensdemo gemacht haben, und dann war so klar, jeder, der daran teilnimmt, ist eigentlich rechtsextrem, Schwurbler, will sich nicht impfen lassen, liebt Putin, so in etwa. Ja, also das war dann in etwa die verschwörungsmythologische Konstruktion dieses Milieus, was vermeintlich auch homogen sei. Und das hat man von bürgerlicher Seite konstruiert als eine Querfront, die also aus unterschiedlichsten Parteien, Strömungen, Hintergründen komme, aber eigentlich geschlossen den Wertewesten ablehnen, die Demokratie der Europas ablehnen und quasi Agenten von Peking oder Moskau oder wie auch immer seien. Und diese Logik der Querfront ist etwas, was meines Erachtens problematisiert werden muss. Und man sieht eigentlich sehr gut bei Hanloser, dass es gleichzeitig eine andere Form von Querfront gibt, die nicht ganz so konstruiert ist. Und diese andere Form von Querfront zieht sich durch verschiedenste Parteien durch, auch durch verschiedenste Fraktionen, durch verschiedenste politische Bewegungen. Und die hat aber andere Logiken im Hintergrund als, sage ich jetzt mal, Friedenssicherung oder die Vorstellung, nicht gegen andere Menschen in anderen Ländern in den Krieg zu ziehen. Einerseits fängt das Ganze an mit einer gewissen Form von neoliberaler Querfront, also welche Parteien man sich auch angeguckt hat, die vergangenen 30 Jahre, bei der Linkspartei mit Ausnahmen und mit Widersprüchen dagegen auch, aber von Grünen über SPD bis zu CDU und FDP und jetzt mit der AfD hat man im Grunde eine neoliberale Austeritätslogik. Ne? Das ist eine gewisse Form von Querfront, die das neoliberale Paradigma naturalisiert und geschlossen teilt. Das Interessante ist, dass aus dieser Logik aber auch andere politische Einstellungen folgen. Beispielsweise, wenn ich die Vorstellung habe, dass nicht genug Geld da sei in den öffentlichen Kassen, um Arbeitsloseversicherungen zu haben, Rentenversicherungen, um Asylheime potenziell zu bauen, Schulen zu sanieren, dann komme ich auch auf die Logik, dass Personen, die von woanders herkommen, jetzt mir oder uns etwas wegnehmen hier, indem sie mehr sind, als wir davor waren. Das heißt, aus der Austeritätslogik, wir haben nicht genug für alle, folgt eigentlich eine gewisse rassistische Antimigrationslogik von, wenn wir nicht genug für alle haben, müssen wir uns entscheiden, an wen wir das verteilen. Wir verteilen das dann natürlich an die Deutschen oder an die, die hier immer schon wohnen oder lange schon wohnen. Und die, die zusätzlich dazukommen, die hätten das ja gar nicht verdient, weil die hätten an diesem sozialen Vertrag hier ja gar nicht partizipiert mit ihrer Wirtschaftskraft über Jahre und Jahrzehnte. Und deshalb seien die dazu nicht entitled. Also das ist sozusagen eine der Sachen, die folgt aus dieser neoliberalen Querfront. Was Hanloser aber zentral macht, und das ist eine weitere Überschneidung aller dieser Parteien, von denen ich gerade gesprochen habe, ist, dass es auch eine Querfront gibt der Militarisierung. Also eine Querfront, die sich denkt, wir haben irgendwie ein Bedrohungsszenario, einen Bedrohungszustand und wir müssen jetzt unsere Länder und unsere Region verteidigen und wir müssen ganz viel in Rüstung stecken. Und auch das ist eine gemeinsame Querfront zwischen diesen vermeintlich so ganz differenten Parteien, die interessanterweise sich gar nicht unbedingt in der Bevölkerung so niederschlägt. Trotz massiver medialer Kampagnen hat man trotzdem keine komplette Kriegsertüchtigung emotional und psychologisch in der Bevölkerung bislang erreicht. Es wird natürlich versucht, aber es scheitert bislang zum gewissen Grad. Aber zwischen diesen Parteien hat man eine enorme Überschneidung diesbezüglich. Also das ist gewissermaßen die Form der Querfront, die sich da bildet. Die könnte man sagen, folgt aus einer bestimmten Naturalisierung von kapitalistischen Logiken, zum Beispiel von einem neoliberalen Akkumulationsregime. Daraus folgen dann bestimmte antimigrantische Haltungen, auch bei sogenannten Mitte-Grünen, Mitte-Linken Parteien, die aber ihre verlautbarten Rhetoriken dann realpolitisch komplett mit Füßen treten. Und das deckt sich auch in der außenpolitischen Ausrichtung, wer Freund, wer Feind sei, dass man aufrüsten muss statt Diplomatie. Und das deckt sich dann eben auch in ideologischer Hinsicht. Also wer dann der Feind sei, sind dann eben Personen, die zum Beispiel Friedensbewegte sind. Und dann hört man plötzlich von Leuten, die, weiß ich nicht, in den 70er Jahren Kriegsdienstverweigerer waren und inzwischen ins Bürgertum aufgestiegen sind und uns jetzt erklären, heute würden sie das ja nicht mehr machen. Heute ist alles ganz anders als damals. Also das ist so ein bisschen diese andere Querfront, die gewöhnlich nicht thematisiert wird, die aber, würde ich behaupten, zentral für diese Form der Faschisierung ist, die ich erwähnt habe. Ja, viele Grüße an Campino in dieser Stelle. Was mir dazu einfällt, ist, dass der Begriff der Querfront, der, du hast ihn jetzt so 22 so ein bisschen festgemacht, der ist ja schon vorher aufgeschieden, nämlich ich würde das jetzt so Anfang der 10er Jahre datieren und die Stichwortgeber dieser Narrative sind ja tatsächlich die Antideutschen sozusagen darin, dass sie halt sozusagen einen sehr, sehr affirmativen Bezug zur westlichen Gesellschaftsordnung, zum Liberalismus und so weiter und so fort haben, also die sozusagen da die marxische Kritik nicht so ganz verstanden haben und den Kapitalismus als irgendwie die Macht, die in die Zukunft drängt, affirmieren. Und was mir aber auch nochmal gerade aufgefallen ist, dass das aber trotz alledem kein homogener Block ist, weil du jetzt zum Beispiel einerseits die Friedensbewegten genannt hast, andererseits aber eben auch diejenigen, die dann meinen, eine Austeritätslogik gegen Geflüchtete in Stellung bringen zu müssen. Und da sieht man am Beispiel BSW und Sarah Wagenknecht ja auch, dass es da durchaus, also dass es kein homogener Block ist, sondern dass es da durchaus doch nochmal innere Widersprüche gibt. Aber in den wesentlichen Punkten bilden sich dann doch Mehrheiten sozusagen über die von dir beschriebenen Prozesse. Übrigens, Sarah Wagenknecht ist ja das beste Beispiel oder des BSW, wie die Logik des Neoliberalismus in den Rassismus führt. Also genau diese Logik, wir können uns das nicht leisten, die Kommunen sind überfordert, die deutschen Arbeitskräfte kommen sonst in eine Konkurrenz zu den vermeintlich Nichtdeutschen und so weiter. Diese gesamte Logik steckt da ja eigentlich im Hintergrund dieses sogenannten linkskonservativen, aber eigentlich rechts-ordoliberalen Konzepts. Und da sieht man, wie Frau Wagenknecht genau durch das letzten Endes das Abnehmen der kapitalistischen Ideologie des Neoliberalismus dann in den Rassismus abgleitet. Das ist aber besonders faszinierend eben, wie die bürgerlichen Parteien und Medien das BSW sehr lange ganz schlimm finden mussten. Inzwischen machen sie selber eine rassistische, antimigrantische, inzwischen sogar auch wieder queerphobe etc. Politik, die sich das BSW so nicht mal mehr hätte erträumen lassen können. Ja, also das ist interessant, wie je nachdem, wie die gesellschaftliche Stimmung kippt, sich dann eben Normalisierungsprozesse durchsetzen. Zu der Frage mit den Antideutschen, ich würde sogar sagen, es geht in die 90er Jahre zurück, wo, also sogar nochmal vor die 10er, wo genau diese Vorstellung war, diese alten Linken, die jetzt immer noch gegen Imperialismus sind und gegen Krieg, das sind diejenigen, die eigentlich indirekt den schlimmsten, in Anführungsstrichen barbarischsten, in Anführungsstrichen unzivilisiertesten etc. Herrschern der Welt eigentlich indirekt nach dem Maul reden. Und das war schon mit Saddam Hussein so, der als Hitler klassifiziert wurde, was übrigens ein faszinierendes Phänomen ist, weil Antideutsche ja immer sehr schnell dabei sind, bei anderen Linken den strukturellen Antisemitismus zu wittern und zu wittern, dass es eine Verharmlosung und Relativierung des Narzissmus oder des Holocaust gäbe. Dabei ist genau dieses Saddam Hussein ist gleich Hitler oder auch was später war, Milosevic ist gleich Hitler oder was heute ist, Hamas ist gleich Hitler. Das ist eigentlich eine komplette Verharmlosung des Holocaust und des Narzissmus. Ne? Also was sie anderen vorwerfen, betreiben sie eigentlich selber, aber eben im Sinne des westlichen imperialistischen Blocks. Und deswegen sind sie so unfassbar praktisch und brauchbar für die Ideologen der Bundesrepublik und Westeuropas. Und dass diese Verschiebung in der, bei den Antideutschen geht eigentlich schon in die 90er Jahre zurück. Aber dass man ihre grundsätzliche ideologische Konstruktion für die deutsche Staatsräson fast eins zu eins verwendet, das ist, glaube ich, sehr kürzlich erst in dem Ausmaß geschehen. Das hat man von Aiwanger bis zu anderen CDU- und CSU-Spitzen gesehen, die dieses Argument rechter Antideutscher eins zu eins übernommen haben, dass der Antisemitismus importiert würde durch Migration aus dem Nahen Osten und aus Nordafrika. Das ist eine Argumentation, die man von den rechten Antideutschen kennt. Und das wurde dann ausgerechnet von Leuten, die fast schon überführt sind des Antisemitismus, wie Aiwanger dann tatsächlich reproduziert, eben im Sinne der deutschen Staatsräson, im Sinne des Rassismus. Das ist eine Umschmelzung von anti-antisemitischen Kämpfen in ein rassistisches, bundesdeutsches Legitimationsnarrativ für die Bundesrepublik. Und das, glaube ich, haben wir jetzt nochmal die letzten Jahre besonders krass gesehen. Und letzte Notiz vielleicht dazu. Die Antideutschen sind natürlich eine Fehlbezeichnung. Ja, die sind ein Misnomer. Das liegt daran, dass sie aus einer Zeit kommen, Ende der 90er, als man gegen die Wiedervereinigung war. Ne, kann man heute, würde ich sagen, auch in vielerlei Hinsicht zu Recht. Man hatte Angst vor einem zu starken imperialen Deutschland in Europa. Ich glaube, wir sehen heute, dass diese Angst nicht unbegründet war. Das heißt, bei den Ursprüngen der Antideutschen sieht man durchaus berechtigte Kritik an Deutschland. Das Interessante ist aber eben, dass sie seit den Kriegen in Jugoslawien und dem Kosovo-Krieg etc. etc. und dem Zweiten Golfkrieg diesen Rechtsturn bereits genommen haben, sehr früh. Und das Interessante daran finde ich deshalb, dass einerseits ist es ein Misnomer, weil sie quasi Stichwortgeber der deutschen Staatsräson geworden sind, dann kann man sie schlecht Antideutsche nennen. Aber andererseits ist es kein Misnomer oder keine Fehlbezeichnung komplett, weil sie gleichzeitig durchaus einen anderen deutschen Staat absolut ablehnen. Und das ist der andere deutsche Staat, der DDR gewesen. Das heißt, die DDR war, weil sie ein antiimperialistisches und antikoloniales Selbstverständnis hatte, war sie durchaus pro-palästinensisch. Und was die Antideutschen aber sind, das ist anti-imperialistisch, bedingungslos solidarisch mit jeder Form von Regierung, egal wie rechtsextrem sie auch sei, in Israel etc. etc. und natürlich pro-westlich. Das heißt, man hat, das Antideutsche heißt eigentlich Anti-Deutsche Demokratische Republik, aber pro-bundesdeutsch. Und so sollten wir vielleicht die Antideutschen inzwischen einstufen historisch. Faschisierung, so schreibst du in deinem Text, geht auch nicht nur nach innen, sondern müsse vor allen Dingen auch außenpolitisch erklärt werden. Und Faschisierung sei nie nur politisch, sondern immer auch ökonomisch. Was ist aus deiner Sicht die außenpolitische bzw. die ökonomische Gemengelage, die die Grundlage für die zunehmende Faschisierung bildet? Also du beschreibst beispielsweise den Übergang vom Neokolonialismus zum Neoimperialismus. Was meinst du damit? Ja, also zunächst mal haben wir weltsystemanalytisch, wenn wir uns den Kapitalismus als Totalität, als Globale angucken, eben eine Verschiebung in den letzten Jahren gehabt. Die Hegemonie der USA ist schlicht und ergreifend nicht mehr, was sie mal war. Und das liegt einerseits daran, dass die USA wie der gesamte Westen in einer säkularen Stagnation seit 50 Jahren sind. Also es gibt de facto kaum reales Wirtschaftswachstum, zumindest nichts im Vergleich zu den sogenannten goldenen Jahren des Kapitalismus, also nach dem Zweiten Weltkrieg oder auch zum 19. Jahrhundert. Und gleichzeitig hat man beispielsweise oder in erster Linie in China eine enorme Produktivkraftentwicklung. Und zwar zu einem Grad, dass China ökonomisch die USA und Westeuropa provinzialisiert im Weltsystem. Und diese Situation wird von den Eliten in Europa und in den USA natürlich durchaus gesehen und mit Sorge verfolgt, weil wir es hier zu tun haben mit einem Übergang oder einem potenziellen Übergang des kapitalistischen Zentrums. Ja? Also die klassische Logik Zentrum, Peripherie, Semiperipherien verschiebt sich im Moment. Deswegen haben wir Weltordnungskriege und alle möglichen Verunsicherungen zwischen den Blöcken. Und also das ist ein ganz zentraler Hintergrund meines Erachtens, um die momentane Zeit zu verstehen, auch um die innenpolitischen Repressionsverschärfungen zu verstehen, wo die herkommen, wo die herrühren, sowohl in den USA, aber auch in Westeuropa. Und dieser Kontext, den kann man aber natürlich auch noch weiter zurückverfolgen, weil du angesprochen hast, Imperialismus und Kolonialismus und Neoimperialismus und Neokolonialismus sind natürlich auch wieder so hoch voraussetzungsreiche Begriffe. Ich würde mal sagen, das ist zu einem gewissen Grad eine Interpretationsfrage, wie man sie verwendet. Aber so wie ich sie in dem Text, den wir jetzt hier als Grundlage haben, verwende, ist, dass Lenin in seiner Imperialismusstudie beschreibt, wie um 1900 es gewissermaßen eine Erschöpfung oder eine Sättigung des kolonialen Weltmarkts gibt, weil der gesamte Planet aufgeteilt ist unter bestimmten Mächten, damals in erster Linie europäischen Mächten. Und von dem Moment an, wo die Welt aufgeteilt ist, damit die Ressourcen der Welt, das Humankapital der Welt etc., in dem Moment wenden sich die Länder des Zentrums gegeneinander. Und das war zum damaligen Zeitpunkt, hatte das in erster Linie damit zu tun, dass das British Empire eigentlich in eine Krise geriet, so wie heute die USA in eine Krise gerät. Also man hatte damals seit dem späten 19. Jahrhundert eine wachsende Volkswirtschaft in den USA, die zunehmend den British Empire die Position streitig gemacht hat. Und das in Kombination damit, dass die Welt aufgeteilt ist, hat dann in dieser Theorie mit in die Weltkriege auch geführt. So. Und die Weltkriege wiederum sind natürlich Kriege der kapitalistischen Zentren und ihre Peripherien müssen mitmachen, ja, ob sie wollen oder nicht. Das ist jetzt keine Entscheidung gewesen, irgendeiner Kolonie diesen Weltkrieg zu führen. Aber diese Kolonien waren trotzdem beteiligt mitsamt ihrer Bevölkerungen. Das heißt, auch Weltkriege lassen sich natürlich nicht ohne globalen Kapitalismus, Kolonialismus etc. verstehen. Und so ähnlich wie es damals also war, dass es eine Krise des kapitalistischen Zentrums, des Hegemons gab und einen Übergang zu einem anderen und der durch kriegsähnliche imperialistische Logiken angegangen wurde, so scheint es eben heute auch wieder zu sein. Also man hat erneut die Krise eines Hegemons, dieses Mal der USA, man hat erneut die Bedrohung, die sogenannte durch ein anderes kapitalistisches Zentrum, kann man natürlich diskutieren, ist China kapitalistisch und wenn ja, inwiefern oder, ne, also ist eine offene Frage. Aber zumindest sieht der Westen, sieht die USA, sieht Europa, dass egal wie China auch politisch sein mag, sie sind im kapitalistischen Wirtschaftswachstum effizienter und akzelerativer und haben damit mehr Zukunft aller Wahrscheinlichkeit nach als der eigene Block. Und das ist schlicht und ergreifend, was dann in diese Situation führt. In der Zwischenzeit, also ich sag mal, in der konsolidierten Hegemonie des US-amerikanischen Imperialismus, spätestens seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und allermindestens bis zur Implosion des Ostblocks und noch darüber hinaus, hatte man nicht unbedingt so enorme offizielle, verkündete Rüstungsprogramme gebraucht. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht den Vietnamkrieg oder den Koreakrieg etc. gab, aber das waren letzten Endes hauptsächlich Auseinandersetzungen zwischen zwei Blöcken und zwischen zwei Systemen, auch politischen Systemen. Aber man hatte eine bestimmte Logik über internationale Finanzinstitutionen wie die Welthandelsorganisation oder wie die Weltbank etc. Eine informelle imperiale Struktur etablieren können. Das heißt, beispielsweise durch Schuldenregime konnte man bestimmte Länder, bestimmten Ländern bestimmte politische Entscheidungen aufdrücken. Und dafür brauchte man aber nicht notwendigerweise das Militär, was dann eingreift. Ja, das war durchaus anders möglich. Also im Zuge der antikolonialen Befreiungsbewegungen gab es da eine postkoloniale Situation und die wurde dann neokolonial, teilweise durch Schuldenregime, durch Finanzinstitutionen in einem informellen Empire, was US-amerikanisch geleitet war, gestützt. Und diese Situation ist aber heute nicht mehr der Fall, wegen diesem Rückgang in der Produktivität. Und das führt aber dazu, dass das Informal Empire nicht mehr so informell sein kann. Denn wenn ich die stärkste Wirtschaft auf der Welt bin, dann kann ich überall Freihandel beispielsweise erzwingen. Also ich sage allen, ihr müsst eure Handelsgrenzen liberalisieren und meine billigen Güter kommen, schwemmen auf euren Markt. Und das ist gut für meine Wirtschaft, weil ich bin das wirtschaftlich stärkste Land. Wenn aber das nicht mehr der Fall ist, weil andere Länder vielleicht sogar stärker geworden sind oder vielleicht neue Bündnisse bilden, wie BRICS oder was auch immer, dann gibt es nicht mehr diese Logik, das informell mittels Freihandel und Schuldenknechtschaft zu machen. Und dieser Übergang ist für mich deshalb als ein Übergang denkbar, der von einer neokolonialen, informellen Logik in eine neoimperiale Logik, die wieder Zentren in Konkurrenz miteinander bringt, auf Grundlage der Krise einer Hegemonie eines Zentrums, die darin übergeht. Deswegen verwende ich diese Begriffe, auch wenn sie natürlich schwierig sind, weil man könnte sagen, wenn einmal die Welt aufgeteilt ist, hast du halt immer Imperialismus. Auch die 1970er Jahre waren imperialistisch etc. Ne? Das würde ich auch überhaupt nicht zurückweisen wollen, sondern ich versuche nur damit so ein bisschen zu periodisieren, wo wir uns befinden und das dergestalt zu erklären. Wie ordnest du dann Deutschland in dieser Konstellation ein? Ja, Deutschland ist ein interessantes Phänomen, weil Deutschland, müssen wir immer denken, ist die Bundesrepublik Deutschland. Und das ist natürlich zentral, weil mit der Wende, was übrig geblieben ist, ist Westdeutschland und ist der entsprechende westimperialistische Block. Was wir heute als Deutschland kennen, ist, was in einer Nazi-Kontinuität blieb nach dem Zweiten Weltkrieg und was auch durch 68 nur sehr verhältnismäßig entnazifiziert wurde, ja, trotz all seiner netten Selbsterzählungen, die auch vor allem die 68er gerne über die BRD erzählen, weil sie haben ja Deutschland entnazifiziert, nachdem es selber nicht hinbekommen hat, ne? Diese Entnazifizierung war in Westdeutschland nie so richtig erfolgreich und man hat deswegen noch bis in die sogenannte Abwicklungszeit in den frühen 90ern in den im heutigen Ostdeutschland, in der ehemaligen DDR, dann teilweise Nazi-Leute gehabt, alte, die dann Leute abwickeln, die vermeintlich Totalitarismus und Diktatur sozialisiert seien, erklärt dann der Alt-Nazi dem Altkommunisten und deswegen muss er weg. Also das ist erstmal so ein bisschen die Gemengelage und wie hat sich die Bundesrepublik trotz dieser Kontinuität und wegen ihr entwickelt, in erster Linie als US gebunden. Also man hatte insbesondere durch den New Deal, was eine großartige Strategie des Informal Empire war, de facto Westeuropa gekauft. Man hatte sich einen Absatzmarkt geschafft und man hatte sich Leute geschafft, die mit der eigenen Logik übereinstimmen und sie von sich aus mit vertreten. Und das ist in der Bundesrepublik Deutschland auch passiert über die Mit-in-Gebrauchnahme von alten Nazis, ne, bis in die hohen Positionen von Geheimdiensten, weil man gesagt hat, naja, die waren in der Nazizeit Antikommunisten, die sind immer noch Antikommunisten, die waren in der Nazizeit bereits spezialisiert auf die Sowjetunion oder auf den Ostblock, deren Wissen können wir gut gebrauchen. Also diese Kontinuität zum Nazismus, die aber sich dann neu legitimiert, indem sie sich westlich bindet. Und der Westen sei dann vermeintlich die Freiheit, die Demokratie, die Menschenrechte Und auch übrigens vermeintlich der Kampf gegen den Faschismus, als sei es der einzige, der den Faschismus bekämpft hat. Es gibt ja immer noch heute Westdeutsche, die denken, Auschwitz oder Berlin seien von den Amerikanern irgendwie befreit worden oder so. Also diese Logik ist, glaube ich, ganz zentral für die Identität der Bundesrepublik. Also man hat eine Nazi-Kontinuität, man hat die Legitimation des sich an den Westen Bindens, um auch wieder Legitimität auf dem internationalen Parkett, in den internationalen Beziehungen zu bekommen. Und das macht man, indem man besonders antikommunistisch an der Front des Kalten Krieges gegen den Osten steht. Und diese Logik ist ganz zentral für die BRD und die erklärt, würde ich behaupten, bis heute, warum wir anders als in anderen westeuropäischen oder sogar in den USA Ländern beispielsweise kaum wirklich linke Professoren haben. Ja, also marxistische oder kommunistische oder sozialistische gibt's kaum in Deutschland, gibt's in anderen Ländern durchaus. Also das geht ganz tief, diese Logik, und die sitzt bis heute mit im Boot. Ja, und jetzt gibt's aber natürlich eine gewisse Zäsur seit der zweiten Trump-Amtszeit und einem verschiedentlich als Schisma oder wie auch immer betitelten Bruch zwischen den zwei transatlantischen Hälften, also Europa und Nordamerika oder den USA. Und ich glaube, was wir im Moment Interessantes eben beobachten, ist, dass Europa und mit Deutschland, die sich da wieder in eine Führungsrolle ja stellt, was auch wiederum diese Ängste der Antideutschen also der ursprünglichen Antideutschen, die den Namen noch verdient haben, durchaus legitimiert oder berechtigt darstellen lassen kann. Aber dieses tolle Großdeutschland, was wir jetzt hier haben, sieht sich wieder als erstes Land in Europa, als Führer Europas. Bildet sich auch selber ein, dass Europa, auch die anderen Europäer, das alle auch so wollen. Also wir sind die Guten und jetzt freuen sich natürlich die ganzen Leute, die immer wieder von Deutschland überfallen worden sind, dass jetzt Europa, dass jetzt Deutschland total aufrüstet. Und sieht sich aber gleichzeitig, das sehen wir an dieser Brüssel-Berlin-Connection, von der Leyen, Merz-Connection und diesem ganzen Zeug, sieht sich eigentlich als Brüssel gehört uns, ja. Und ich meine, dieses Phänomen ist natürlich älter. Brüssel gehört de facto zu Berlin und Paris, weil schlicht und ergreifend die wirtschaftliche Situation so ist. Das hat man gesehen im Zuge der Finanzkrise und ihrer Entwicklungen in den 2010ern mit Griechenland, Spanien, Irland und so weiter, Italien auch, dass diese sogenannte Troika, insbesondere mit Deutschland und Frankreich vorne dran, dann anderen südeuropäischen Staaten gesagt hat, was sie tun dürfen und was nicht. Also diese Führungsrolle von Deutschland und Frankreich ist auch nicht nur ideologisch, die ist auch ökonomisch bedingt. Aber wir haben jetzt eben das Phänomen, dass es den Bruch zu den USA zu einem gewissen Grad gibt. Ich würde immer dafür plädieren, dass wir vorsichtig sind, ob wir den so absolut und fundamental erzählen, weil erstens, wenn es nach Trump nochmal eine Wahl gibt und ein anderer Präsident drankommt und der Demokrat ist, kann es ganz schnell wieder viel harmonischere transatlantische Beziehungen geben. Also es ist immer dann, darf man antiamerikanisch sein in der BRD, wenn ein Republikaner im Weißen Haus ist. Wenn der Demokrat dran ist, ist immer alles gut. Dann sind auch alles, was man in der Zwischenzeit an Problemen in den USA gesehen hat, ist dann plötzlich auch verschwunden. Also wir sollten es nicht unbedingt dehistorisieren oder denken, das kann sich nicht mehr verändern. Aber trotzdem sehen wir hier einen gewissen Bruch. Und der geht natürlich ganz stark auf Trumps Make America Great Again. Und Make America Great Again zurück heißt nicht unbedingt Make Europe Great Again. Das heißt, Trump hat relativ einseitig dieses transatlantische Bündnis nicht aufgekündigt, aber zumindest mal ins Wanken und Bröckeln gebracht. Und das führt so weit, dass teilweise jetzt sogar darüber nachgedacht wird, in Europa neben der Idee von wir müssen souverän sein, also militärisch, ökonomisch, sogar jetzt teilweise, dass man dann doch vielleicht auch mit anderen Ländern des globalen Südens nochmal Kontakte aufnimmt. Also das ist eine interessante Entwicklung, dass es was ermöglicht, was ohne Trump nicht denkbar gewesen wäre, den europäischen Eliten, dass man zum Beispiel China nicht nur als Feind sieht, sondern vielleicht auch als notwendigen Bündnispartner in manchen Handelsbeziehungen zumindest. Ne? Also das ist eine interessante Verschiebung. Damit ist es auch alles noch sehr offen, wohin sich das entwickelt. Aber wir sehen ja gleichzeitig also Palästina ist das beste Beispiel, dass die USA und Westeuropa an einem Strang ziehen. Und wie Merz sagt, die Drecksarbeit wird für beide Länder eben in bestimmten anderen Regionen vollzogen. Und wir brauchen uns auch nicht einzubilden, dass mit Trump die ganzen alten transatlantischen Beziehungen zwischen in diplomatischer Hinsicht, in Thinktanks, in riesigen Konzernstrukturen etc., dass die jetzt irgendwie aufgelöst seien. Das sind sie natürlich nicht, die werden natürlich fortgeführt. Also zum gewissen Grad sind wir in einem Latenzzustand, weil unklar ist, wohin sich die USA entwickelt und damit ist auch unklar, wohin sich Europa und Deutschland entwickelt. Aber in jedem Fall ist es nicht unwahrscheinlich, dass man in dieses Transatlantische zurückführt. Und bis wir da sind, scheint es so, dass Europa und Deutschland, wie gesagt, sieht sich da als europäische Sendung, übrigens nicht zum ersten Mal, das war schon unter den Nazis ein Begriff, die europäische Sendung Deutschlands. Also man verteidigt Zivilisationen gegen den Sowjet, den Kommunisten, der vermeintliche Barbar sei. Aber diese europäische Sendung Deutschlands ist etwas, was im Moment ganz stark erzählt wird. Also wir sind die letzte Trutzburg, wie gesagt, der Zivilisation. Wir helfen überall denjenigen, die wir für Menschenrechte etc. ganz toll finden. Interessant ist natürlich, dass das mit materieller Realität nicht sehr viel zu tun hat. Also die Behauptung ist ja immer autoritäre gegen demokratische oder offene gegen geschlossene Gesellschaften und so weiter. Wenn man sich anguckt, wer jeweils so an Verbündeten bei uns ist und bei den anderen, stellt sich sehr schnell heraus, dass dieses Bild natürlich von vorne bis hinten nicht funktioniert. Ne? Also von Milei bis Meloni sind es jetzt nicht gerade lupenreine DemokratInnen. Ja? Die beziehen sich explizit auf den Faschismus teilweise und so weiter. Aber es ist eben immer die Frage, wenn dieses Label verteilt wird, wer ist Menschenrechte und wer ist nicht Menschenrechte, wer ist offene Gesellschaft und wer ist geschlossene Gesellschaft, wer ist autokratisch, wer ist demokratisch regiert, ist für Europa und Deutschland immer die Frage, in welchem imperialistischen Block seid ihr? Wenn ihr in unserem imperialistischen Block seid oder zumindest mit ihm gute Beziehungen habt, dann seid ihr irgendwie zumindest nicht ganz autoritär und autokratisch. Und wenn ihr im anderen Block seid, seid ihr eben in diesem gegenteiligen Block. Ne? Also das ist sozusagen die ideologische Funktionsweise dahinter. Und es ist meines Erachtens offen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. In jedem Fall nimmt momentan Deutschland diese sogenannte Führungsrolle ein. Also wir müssen uns allein die Militärausgaben angucken, die demnächst dritter, vierter Platz auf der Welt sein sollen. Also wirklich enorme, verrückte Pläne. Nach China, vor Russland. Und da sieht man schon, in welche Richtung es da geht, aber meine Behauptung wäre eben trotzdem, warten wir mal ab, wenn da wieder ein Demokrat im Weißen Haus ist, wenn da wieder Transatlantik schön funktionieren kann, dann haben wir halt vielleicht einen noch mächtigeren militärischen Block des gemeinsamen zusammenhaltenden Westens. Es ist jetzt nicht klar, dass Europa ein feindlicher Block mit den USA wird mittelfristig. Das könnte teilweise passieren, aber das müssen wir abwarten. Also insofern ist das offen, aber die Entwicklungen stehen auf einer sehr gruseligen Richtung in Bezug auf Militarisierung und Faschisierung auch in Deutschland und in der EU. Ja, also momentan ist es ja so, dass die EU militärisch gar nicht in der Lage wäre, die Kapazitäten, die die USA bereitstellt, durch die NATO zu ersetzen. Ich habe ja schon, weiß ich nicht, seit De Gaulle den Trend, dass es auch so einen Drängen des Europas sozusagen nach einer gewissen Eigenständigkeit, vielleicht auch so als Reminiszenz an vergangene Größe, gibt. Und was aber auffällig ist, ist ja nicht nur, wie viel Geld ausgegeben wird, sondern wofür. Ja. Und da scheint mir das schon so beobachtbar zu sein, dass die Bundesrepublik jetzt ganz, ganz stark auch genau in diese Kapazitäten investiert, die bisher vor allen Dingen amerikanische Kapazitäten waren. Also ja. Ich rede von Logistik, ich rede von Kommunikation, ich rede von Transportkapazitäten. allein die meisten europäischen Luftwaffen wären nicht in der Lage, irgendwie Flugbetankung durchzuführen, wenn es keine amerikanischen Tankflugzeuge gäbe und so weiter und so fort. Und all sowas wird jetzt genau angeschafft. Also das soll offensichtlich die Kapazitäten der Amerikaner ersetzen. Und ich würde das ein bisschen anders sehen als du. Ich glaube, dass es schon den Willen gibt, sich jetzt zu lösen, weil man eben auch jetzt gerade angesichts von Trump sieht, dass es eben keine verlässliche Partnerschaft mehr ist. Also, dass man hat sich damit zufrieden gegeben, die zweite Reihe zu sein, solange die Amerikaner einem die Handelsrouten freischießen. Aber das ist jetzt keine verlässliche Partnerschaft mehr. Das ist jetzt durch Trump deutlich geworden. Und ich glaube, Trump ist ein Ergebnis der internen Probleme der USA, die die haben, die sozusagen jetzt auch nicht weggehen werden, nur weil jetzt Trump irgendwie nicht mehr da sein sollte aus irgendwelchen Gründen. Die Entwicklung gab es vorher auch, Tea Party Bewegung und so weiter und so fort. Also auch das hat eine Vorgeschichte. Und deswegen setzt man jetzt schon strategisch auf eine gewisse Eigenständigkeit. Und für Deutschland ist es jetzt natürlich auch die Möglichkeit, wieder an alte Größe anzuknüpfen. Denn die Idee, der Vordere in Europa zu sein, das ist ja bis zum Kaiser hin zurück zu also wie heißt der Bethstein-Hollweg-Plan und so weiter und so fort. Ja. Also da ich würde aber gern, also reagier gern darauf. Nee, also ich glaube, mein zentraler Punkt, also für mich ist das, wie gesagt, offen. Am Ende, die sogenannte Partnerschaft war immer schon von den USA einseitig bestimmt. Also diese sogenannte Partnerschaft war nie eine Partnerschaft. Also die USA hat die Politik bestimmt und Europa hat dem gefolgt und dafür hatten sie halt bestimmte Vorteile und mussten in bestimmte Wirtschaftszweige gar nicht erst investieren und so weiter und mussten sich um manches quasi nicht kümmern, ne? Insofern ist sowieso diese Partnerschaft immer schon eine gewisse Illusion gewesen, die sich die Europäer halt gern erzählt haben. Aber ich glaube, also mein Punkt war vor allem, dass dieses ideologische Feld Menschenrechte, offene Gesellschaft, Demokratie, wofür das ist für Europa ganz zentral und das ist aber eigentlich ein transatlantisches oder amerikanisches Narrativ. Und insofern ist man transatlantischer oder amerikanischer als die Amerikaner. Also diese Vorstellung, wir bringen Demokratie, war nicht die Vorstellung der Kolonialmächte. Das war die Vorstellung des American Empire gegen den Ostblock, ne? Und das meine ich nur, finde ich einfach interessant, dass in dem Sinne Europa amerikanischer wurde, als jetzt die Trump-Amerikaner es sind. Aber ja, ich stimme dir trotzdem zu und insbesondere was die deutsche Größe angeht, ist wirklich gruselig. Und genau in diese Richtung wird ja inzwischen auch wieder berichtet. Also das auch auf öffentlich-rechtlichen Medien, dass die Führungsrolle Deutschlands doch jetzt an der Zeit sei. Und zwar immer mit dem Argument für die Demokratie. Also das ist, glaube ich, aber eben zentral, dass dieser alte deutsche Größenwahn jetzt mit einer amerikanischen Legitimationsstrategie aufwartet. Und das ist eine krude Mischung, aber die ist, wie es heute funktioniert. Vielleicht sprechen wir auch nochmal über Legitimationsideologien, was die 68er erwähnt und deren Selbstbehauptung der Entnazifizierung durch ihren Protest und durch irgendwie ihre kulturelle Arbeit und so weiter und so fort. Ich finde es auch immer auffällig, wie viele ehemalige Maoisten jetzt irgendwie die krassesten Falken sind, wenn es um NATO und Co. geht. Du sprichst da auch von einem transatlantisch verkleideten Nationalismus über Bande. Vielleicht kannst du das nochmal erläutern, was du damit meinst. Und dann würden wir vielleicht nochmal ganz kurz über die Antideutschen reden, nämlich darüber, wie genau deren, wir haben es schon besprochen so ein bisschen, aber vielleicht können wir dann nochmal tiefer reingehen, wie genau deren Apologetik des Westens und ihre scheinbar von links kommende Berechtfertigungsideologie des kulturellen und militärischen Führungsanspruchs des Westens, das jetzt ermöglicht, diese Diskurse, die wir da heute erleben. Ja. Das erste, der Ersatznationalismus über die Bande. Das sehen wir, dass heute an jedem Rathaus die Ukraine- und die Israel-Flagge und die Europa-Flagge hängen. Das sind die Flaggen, die wir jetzt getrost hissen dürfen. Und da wiederum ist eben entscheidend die Geschichte der Bundesrepublik, genauso wie für die Antideutschen. Die Antideutschen sind strukturell westdeutsch. Also die sind zwar in Ostdeutsch am stärksten, also in Halle, in Leipzig, ne, da sitzen die rum und oder in Berlin. Und belästigen andere oder belästigen Linke, sag ich mal so. Aber sie sind von ihrer gesamten Sozialisation her und wie sie sich die Welt erklären, sind das absolut bundesdeutsche antikommunistische Linke, ja, die sich gleichzeitig aber mit Adorno und Marx die ganze Zeit durch die Gegend laufen. Die aber nicht wirklich gelesen haben. Nicht verstanden haben, also gelesen, sie vielleicht, also selektiv. Wie wenn die Zeugen Jehovas die Bibel lesen, so haben sie dann den Adorno verstanden. Also es sind, die lesen es schon, aber halt immer schon durch eine Brille von einer Sekte quasi. Und dann kommen da halt andere Sachen bei raus, als eigentlich drinstehen. Aber bevor wir auf die Antideutschen kommen, wieder nochmal zu diesem Ersatznationalismus. Also die in der Bundesrepublik war der Ersatznationalismus von Anfang an den freien Westen jetzt als, sage ich mal, Herren der Welt anzuerkennen. Also davor war es natürlich dieses deutsche Herrenvolk und dann gab es die Untermenschen, insbesondere des Ostens. Die Untermenschen des Ostens hat man fortgeführt. Wie gesagt, es war eine tolle Kontinuitätslinie mit dem Nazireich. Aber nun eben mit der Westbindung. Also in diesem Sinne konnte man an alte Narrative, im Osten ist es die Barbaren, die Untermenschen, die Mongolen, die sogenannten, oder die chinesische Flut, die gelbe Gefahr, also all diese, die rote Gefahr, all diese Narrative des Ostens wurden fortgeführt, die schon aus dem Kaiserreich kommen, in der Nazizeit ganz wichtig waren, die konnte man westlich ganz toll neu auflegen, antikommunistisch ausrüsten und sich gleichzeitig an die USA als Reich der Freiheit jetzt nicht im marxischen Sinne logischerweise, aber ins Reich der Freiheit anschließen. Und damit war die USA, wenn man so will, der abstrakte, das informelle Imperium der USA war die abstrakte Nation, deren Überlegenheitsanspruch man sich nicht nur unterordnen kann, sondern mit dem man sich identifizieren kann. Ich meine, das informelle Imperium der USA ist ja immer mit einer kulturimperialistischen Hegemonie auch einhergegangen. Also von Hollywood über Warenästhetik und Warenfetischismus etc., was von ganz zentraler Wichtigkeit war, weil dann so getan werden konnte, das ist nicht Politik, das ist einfach nur Markt, das ist Ökonomie, das ist neutral, das sind einfach nur Unternehmen, die halt wirtschaften. Aber genau über diese Logik hat eben der Kulturimperialismus des informellen Imperiums der USA funktioniert und an den hat sich Westdeutschland und die Bundesrepublik Deutschland immer schon angeschlossen. Also man hatte im Grunde immer schon diese tolle Union Jack oder diese tolle Flagge da als Freiheitssymbol. Ja, das war gar nicht unbedingt, da ist eine bestimmte Nation, sondern das ist einfach die Vertretung der Freiheit. Und das liegt natürlich viel an der Ideologie der Vereinigten Staaten selbst. Also zum Beispiel dieses Going West war ja nichts anderes als, es gibt, dieses Land muss noch kolonisiert werden vom weißen Mann und dafür müssen Natives in erster Linie ermordet werden auf dem Weg nach Going West. Und diese Logik von Going West wurde dann auch im Empire weiter fortgeführt. Das wird heute noch unter Musk und in seiner American Party ist Going West in den Space zu traveln. Ja, du fliegst jetzt nicht nur die Erde ist uns unterteilt, wir fliegen jetzt ins Universum rein und haben auch noch diesen Raum. Also diese grenzenlose Logik von imperialer Landnahme ist da natürlich ganz zentral mit drin. Aber weil diese Logik der Öffnung damit einhergeht, deswegen hat man diese offene Gesellschaft dann schön damit auch assoziieren können. Und damit hat man dann die USA als Freedom and Democracy ideologisiert gehabt. Das heißt, wenn man amerikanischen Pop oder amerikanische, ne, das all diese kulturimperialen Sachen, dann hat man nicht was Amerikanisches gehört. Dann hat man nicht ein kapitalistisches Zentrum sich angeguckt, sondern das war dann einfach Freedom and Democracy. Ja, das war der neueste Schrei der Mode und so weiter und so fort. Und das war so ein bisschen die Neutralisierung, wie man weiterhin sich an quasi das in Anführungsstrichen Herrenvolk, also jene, welche die Welt beherrschen und welche das Zentrum sind und welche sich als auch die Auserwählten zu einem gewissen Grad sehen, an die anschließen konnte. Und insofern weitermachen konnte mit diesem Größenwahn, mit dieser Megalomanie, die Deutschen ja schon scheinbar recht stark haben teilweise, ohne essentialisieren zu wollen. Und das konnte man dann über die Leitplanke aber der USA und über die Westbindung machen. Und insofern ist das relativ alt, aber mit den letzten Jahren kamen dann eben noch so andere Sachen hinzu, zum Beispiel die EU-Flagge. Es hieß dann Verfassungspatriotismus. Das war ein tolles Wort von Habermas, dem Hegel der Bundesrepublik, wie man ihn fassen kann. Also ich bin... Die Farce von Hegel sozusagen. Genau, die Farce der zynischen List der Unvernunft, oder ich weiß nicht, wie man ihn zusammenfassen kann, den bürokratischen Angestellten des Weltgeistes mit Zettelkasten, keine Ahnung. Aber also Habermas hat diesen Verfassungspatriotismusbegriff eingeführt, übrigens auch als einer derer, die irgendwo in dem Windschatten von 68 die Ideologie der BRD ja ganz zentral mitverfasst haben. Auch wenn er selber gegen die 68er war, aber also ist aber nochmal eine andere Frage. Und das war dann bereits dieser Verfassungspatriotismus, eine Logik von, ich darf wieder Patriot sein, ich darf wieder sagen, ich lebe in einem tollen Land, ich lebe in einem guten Land. Aber ich bin das jetzt halt, weil dieses Land ist jetzt westgebunden, es hat halt endlich gelernt, wie Demokratie funktioniert, es hat endlich gelernt, Menschenrechte anzuerkennen, es hat endlich gelernt, in seinen internationalen Beziehungen auf internationale Organisationen zu hören. Ja, wir sehen, so die letzten 3 Jahre ist nicht mehr ganz so. Internationaler Strafgerichtshof interessiert die BRD nicht so. War auch davor nie so, aber ist inzwischen sehr deutlich und ausgesprochenerweise nicht mehr so. Aber das war dieser Verfassungspatriotismus, der, wenn man so will, an die EU-Flagge geknüpft ist. Und die EU ist ja ein hochkomplexes Phänomen. Kann ich jetzt natürlich auch nicht aufschlüsseln so direkt, aber es ist sehr hilfreich, eine neoliberale Institution zu haben, die suprastaatlich ist, Nationenverbund ist, die ganz wunderbar einen imperialen Block vertreten kann, selbst durch eine Währung zusammengehalten und die sich ganz deutlich beispielsweise im Mittelmeer schon seit vielen Jahren, ich sag nur Stichwort Frontex, gegen das andere abgrenzt und so weiter. Also dieses offensichtlicherweise imperiale, rassistische Gefüge und neoliberale, was selbst in Europa selber seine Rassismen hat, ne, Nord gegen Süd und so weiter und Ost gegen West teilweise auch, sieht sich aber gleichzeitig als die perfekte Menschenrechtsinstitution. Und auch das ist natürlich wieder ein Ergebnis von Zweitem Weltkrieg, ja, man konnte schlecht nach dem Zweiten Weltkrieg dann anschließen mit New Deal und so weiter an die kolonialen Fantasien von davor, also nicht offiziell zumindest. Und deswegen brauchte es andere Ideologien. Also dann, so kann man aber im Grunde diesen EU-Hype verstehen, ist auch wieder ein über die Bande gehen eines Herrenvolks, was lustigerweise die alten Kolonialländer sind. Ne? Also dieses sogenannte, wir sehen überall, wo Kolonialismus und Imperialismus ist und so, sind jene welche diese Konzepte nicht nur begrifflich erfunden haben, sondern materiell in der Welt umgesetzt. Also das ist die EU-Flagge. Und dann sieht man mit der Ukraine selbes Spiel. Die Ukraine vertritt quasi den Westen an der Ostfront seit, weiß ich nicht, Maidan oder so, gegen den Russen. Und dort ist die Freiheit und dort ist die Demokratie. Das muss, wie gesagt, alles nicht stimmen. Also da können Gewerkschaften verboten werden und linke Parteien und da kann Korruption kassieren und dieses Land kann sowieso eigentlich dem Westen gehören von seinen Boden, vom Boden her und so weiter und kann eigentlich die große Getreidekammer wieder von anderen Mächten sein. Aber nein, da ist die Freiheit. Und mindestens zumindest, wenn dann die Kredite für die Waffen rückzahlbar sind, wird es auf jeden Fall so kommen. Genau, ja, also was, wovon man auch nicht spricht, die ökonomischen Interessen, die da auch mit reinspielen, das wird dann immer alles den Tisch runterfallen lassen. Genau, absolut. Naja, also auch da haben wir aber die Ukraine und wir können jetzt eben ganz offiziell Flaggen hissen. Und alle, die das problematisieren, sind dann nicht Leute, die Nationalismus doof finden, Krieg doof finden, die irgendwie emanzipatorisch sind, die sagen, ich möchte wirklich Internationalismus, ich möchte wirklich eine geeinte Menschheit oder was auch immer, sondern die, die jetzt das kritisieren, dass man die Ukraine-Flagge hisst, sind dann natürlich die Putin-Versteher. Sind natürlich die, die irgendwelche anderen Blöcke vertreten, heimlich oder unterbewusst oder was auch immer. Sind natürlich die, die eigentlich sehen wollen, dass der Kreml jetzt hier herrscht, auch bei uns und so weiter und so fort. Und mit der Israel-Flagge, das ist auch ein hochkomplexes Thema, aber da ist es, funktioniert es ähnlich, nochmal auf eine extremere Art und Weise durch die Geschichte der BRD und durch die Geschichte von Nazi-Deutschland etc. und durch die Zwischengeschichte. Aber auch da haben wir die Erzählung, das ist die Demokratie des Nahen Ostens. Ist unerheblich, dass da Faschisten, Fundamentalisten, Rechtsextreme in der Regierung sitzen. Aber das vertritt trotzdem die Demokratie im Nahen Osten. In dieser Vorstellung des weißen Mannes sind natürlich auch alle, die nicht weiß sind, ringsherum. Autokratisch, autoritär, Fundamentalisten, Islamisten, Selbstmordattentäter. So. Und damit hat man sein gutes westliches Fleckchen im Nahen Osten. Und das vertritt die Demokratie und die Zivilisation. Und deswegen ist auch die israelische Flagge, darf man die hissen und sich mit ihr identifizieren. Und das ist sogar noch dann abgeleitet aus der deutschen Geschichte und der Verantwortung an der deutschen Geschichte. Und also man sieht, dieses über die Bande gehen hat am Ende des Tages den Effekt, man identifiziert sich mal wieder mit verschiedenen sehr starken Nationen, mit imperialen Blöcken, mit dem eigenen imperialen Block vor allem und mit einer bestimmten Herrenmentalität gegenüber vermeintlich weniger demokratisierbaren Menschen oder sowas und meistens auch nicht weißen Menschen. Aber man kann das Ganze jetzt als progressiv verkleiden, als für Menschenrechte, als für Freedom and Democracy, als für die Selbstbestimmung einer Nation und als für einen Kampf gegen den Antisemitismus. Und das alles gibt dem Ganzen eine progressive Anstrich, aber hat eigentlich eine sehr reaktionäre Haltung dahinter. Jetzt vielleicht als abschließende Frage, was sind jetzt die politischen Schlüsse, die wir aus dieser Analyse ziehen können? Wie müssen wir uns als gesellschaftliche Linke gegen Militarisierung, Imperialismus und Faschisierung positionieren? Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir einen Nexus sehen zwischen der Militarisierung, die heute stattfindet, dem Veränderungen im Weltsystem des Kapitalismus in seinen imperialen Blöcken und in ihren neuen Antagonismen und der Faschisierung und der Autoritarisierung der Gesellschaften nach innen. Denn man hat es ja leider sehr oft unter Linken oder unter Leuten, die so linksliberal sind, vielleicht auch eher, Stichwort, weiß nicht, in der Linkspartei progressive Linke oder solche Leute, dass man dieses ganze Imperialismus und Militarismus-Thema nicht nur ausspart, sondern sich tatsächlich mit der eigenen kapitalistischen Elite identifiziert, was vielleicht eine Linke nicht tun sollte. Ne? Wie gesagt, über die entsprechenden Banden, über die entsprechenden Ablenkungen ideologischer Natur. Und gegen diese Logik, dass man, was man leider ja viel hat, ich meine, die Antideutschen sind das beste Beispiel, sie denken, sie sind antifaschistisch oder antinazistisch und gleichzeitig vertreten sie krass bellizistische, militaristische, enorm autoritäre Politik, repressive Politik, Politik auch des Rassismus, der Stärke des weißen Mannes, fast schon White Supremacy Allüren teilweise. Wir müssen meines Erachtens als Linke, und das ist heute unsere zentrale Ausgabe als Kommunistinnen und Kommunisten und als andere Linke, diesen Nexus ganz deutlich machen und sagen, wenn wir Antifaschisten sein wollen, wenn wir Rassismus bekämpfen wollen, wenn wir eine ökologische Wende wollen, ne? Also es geht jetzt nicht mehr darum, wir wollen den Kommunismus errichten, selbst mal so Minimalstandards von Menschlichkeit, von Universalismus der Menschenrechte, ne? Also gar nicht, selbst auf diesem Niveau, wo man sagen würde, das sollten doch eigentlich viele Leute teilen, dann muss man gegen diese Kriegshetze sein, gegen diesen Militarismus, gegen diese Freund-Feind-Logik, die von Carl Schmitt kommt, auch gegen die von Hindenburg damals eingeführte Dolchstoßlegende, die diese Freund-Feind-Logik der Außenpolitik innenpolitisch nachholt, dann Linke kriminalisiert, Migrantinnen kriminalisiert, Menschen- und Bürgerrechte abbaut und so weiter. Dann müssen wir diese Sachen zusammendenken. Also kurzum, meine Schlussfolgerung oder mein Plädoyer wäre, für alle, die sagen, sie sind Antirassisten, für alle, die sagen, sie sind Antifaschisten, sie müssen auch AntimilitaristInnen werden. Sie müssen auch antiimperialistisch denken. Und sie müssen was gegen diesen Bellizismus in Deutschland und in Europa heute tun, weil sonst werden sie mit Sicherheit sich allermindestens in Selbstwidersprüche begeben und schlimmstenfalls